Wir geben dir alle Ehre, Herr. Du bist der Ewige, der Allmächtige, der, der uns gerettet hat, der uns heilt, der uns befreit hat, der uns liebt, der uns sieht. Du bist unser Vater und du möchtest, dass wir ganz nahe zu dir kommen, nicht nur in deinen Thronsaal und dann völlig overwhelmed und völlig überwältigt sind, sondern du möchtest, dass wir ganz nahe an dein Herz kommen, auf deinen Schoß, an dich, dass du uns wirklich in die Arme schließen kannst. Das ist das ist so sehr dein Wunsch auch für heute, dass du uns wirklich so richtig umarmen kannst. Mein Kind, meine Tochter, meine Liebste, mein Liebling. Wie sehr sehnt sich mein Herz nach dir. Oh, Halleluja. Halleluja. Genieß diese Momente, wo er dir ganz nahe kommen will. Enno hat das vorhin in der Einleitung schon so schön gesagt. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er will mit uns zusammen sein und dann will er auch mit uns allen zusammen sein, so wie man in einer Familie wirklich auch zusammen sein möchte. Einfach diese Gemeinschaft genießt einfach, dass die anderen da sind. Dass sie einfach da sind. Nicht, weil sie jetzt so viel sagen oder weil sie jetzt so viel tun oder weil sie, keine Ahnung, einfach, weil sie da sind. So wie sich jeder vielleicht auch bei einer Familienfeier wirklich, der ein oder andere, glaube ich, wünscht sich sogar, dass es mal eine schöne Familienfeier ist, wo es keinen Streit gibt und kein hoffentlich sind wir hier bald fertig, hoffentlich kann ich bald nach Hause, hoffentlich ist dieser Teil des Tages irgendwann mal abgefrühstückt, sondern so ein, boah, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist. Schön, dass ich mit dir zusammen, dass ich mit euch zusammen sein kann, dass dieses Gefühl der Zusammenkunft, und da hat Pastor Georg heute so ein bisschen drüber gesprochen, das war wirklich schön, nochmal sich das so vor Augen zu führen, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir das einander sagen können. Schön, dass du da bist. Ja, also zu dem anderen und dass wir das auch hören. Schön, dass du da bist. Versteht ihr? Das brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Dieses, nicht nur, dass ich dir das jetzt vielleicht sage, schön, dass du da bist, weil ich das jetzt auch wirklich so meine, sondern dass wir das auch gegenseitig uns sagen können und dass wir das in unserem Alltag erleben. Ich glaube, das ist das, was Gott wirklich neu auf den Weg bringen möchte für dich. Und danach darfst du dich wirklich richtig ausstrecken. Weil besonders für die, die das gar nicht erleben, im Natürlichen, die dürfen das in einer Gemeindefamilie erleben, aber Gott möchte das auch im Natürlichen ändern. Dass es einfach schön ist, zusammen zu sein. Einfach nur so. Manchmal gibt es ja auch bestimmte Anlässe, vielleicht ein Geburtstag oder eine besondere Feier oder so. Aber dass er das reparieren möchte und wenn das was ist, was dich betrifft, wo du sagst, danach strecke ich mich aus, dass das in meiner Familie sich wirklich so ändert, dass wenn alle zusammenkommen, dass dann alle auch glücklich sind. Und nicht der eine sagt, ich komme nicht, weil das wieder eine dieser bekloppten Familienfeiern ist. Und der andere sagt, ich komme aber nur für eine Stunde, weil länger halte ich euch nicht aus. oder der Nächste kommt und hat so eine Flabbe, dass du schon denkst, besser wäre der nicht gekommen. Ja, versteht ihr? Ja, so kennt ihr diese. Ich kenne das übrigens gar nicht so, weil das in unserer Familie so nicht zugeht. Deshalb wünsche ich euch, und der Vater wünscht sich das für euch auch heute ganz besonders, dass ihr euch ausstreckt und sagt, ja, doch, das ist ein Wunsch, den ich habe. Das ist ein Wunsch, den ich auch habe, nicht nur den der Vater hat. Versteht ihr? Ein Wunsch, den er für dich hat. Und wisst ihr, wenn wir uns nach Sachen ausstrecken, die er sowieso schon auf seinem Herzen hat, was glaubt ihr wohl, was dann passiert? Er liefert. Es gibt für ihn überhaupt nichts Schöneres als das, was im Himmel Standardkultur ist, hier auf die Erde zu bringen und es hier sichtbar zu machen. Nichts erfreut sein Herz mehr, als dass seine Herrlichkeit sozusagen sichtbar wird. Als dass er sichtbar wird sozusagen unter den Menschen. Deswegen hat er ja auch Jesus geschickt, damit das mal sichtbar wird, wie das da eigentlich gedacht ist oder gedacht war. Und wir wissen, dass wir das nicht machen können mit diesen Beziehungen und so, ne? Wir sind ja manchmal selber auch noch in so einem, ich sag mal, manchmal ist man selbst noch in so einem Gefängnis, wo man auch raus muss, ja? Also wo man sich praktisch schon selbst drin rein verstrickt hat. Also alleine die Vorstellung, wenn manche Leute denken, wir machen eine Familienfeier, hurra, also alle kommen, nur ich nicht so ungefähr, weil ich will nämlich nicht, auf das habe ich keinen Bock, da habe ich keine Lust zu, dann bist du ja schon mal selber beteiligt. Ja, dann sind ja nicht nur die anderen beteiligt, sondern bist ja direkt selbst beteiligt. Das müsstest du auch loslassen. Ist doch schon klar, ne? Also das ist sein Wunsch, ja. Aber wenn du sagst, ich will das eigentlich, dann müsstest du ja auch zu dieser Feier gehen. Und immer wieder in diesem, er wird mich daran, er wird mich verändern, er wird mir helfen, dass es für mich schön wird. Und wir haben schon unter uns auch Zeugnisse, wo sich Dinge wirklich, ne, bei dir, Enno, zum Beispiel, wo sich Dinge ja wirklich so ganz krass und stark verändert haben. Und wo das für dich jetzt heute nochmal, streck dich danach aus, dass du es wirklich nochmal ganz klar für ihn klar hast, doch, doch, doch, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir, dass du das in mir veränderst, was da verändert werden muss. Und ich wünsche mir auch, dass du die Herzen der Familie, wo ich zugehöre, dass du diese Herzen auch veränderst. Und ich weiß, ich kann da nur zu dir kommen, weil ich kann die nicht verändern, aber ich weiß, du kannst das, denn du bist allmächtig. Du bist der Friedefürst, der Frieden in Situationen bringt, wo gar kein Friede vorher denkbar war. Weil du der Friedefürst bist, weil du der bist, der diese Substanz trägt, die das möglich macht, die das einfach möglich macht. Halleluja, ich setze das frei über euch, dass diese Liebe, die dafür nötig ist, der Frieden, den man dafür braucht, die Freude, die sogar nötig ist, um sich auf so ein Fest zu freuen und alles das, was da nötig ist, Herr, dass du das freisetzt für meine Geschwister, damit deine Herrlichkeit sichtbar wird und damit wir sagen können, das hat er getan. Das hat er getan. Und sonst niemand. Es war unmöglich, aber jetzt ist es möglich geworden. Durch dich. Danke, Vater. Danke, Jesus. Und danke, Heiliger Geist. Willkommen, Familie. Willkommen im Hause des Vaters. Wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie und unsere Herzen sind eins im Geist. Und es ist die Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, die uns eins macht. Und wir dürfen jetzt einander sehen mit den Augen der Liebe. Warum? Weil wir hochversetzt sind an himmlische Orte. Da, wo unser Vater ist, wir sind in Christus. Nicht mehr leben wir, sondern Christus lebt in uns. Wir sind neu im Geist. Die Liebe ist da. Die Freude ist da. Die Güte ist da. Die göttliche Natur ist da. Die lebt in jedem Einzelnen von uns. Wir sind aber noch in unserer Seele. Noch auf einer Reise. Aber wir dürfen jeden Einzelnen perfekt in Christus sehen. Judith, du bist vollkommen in Christus. Du bist vollkommen. Steffi, du bist vollkommen in Christus. Petra, du auch. Angelika, du auch. David, du auch, mein geliebter Bruder. Wir sind im Hause des Vaters. Und wir lassen uns diesen Blick Jesu schenken für die Geschwister untereinander. Wir schauen nicht mehr auf die Sachen, die noch irgendwie nicht in Ordnung sind, denn wir wissen, dass es im Geist alles vollkommen ist. Und wir sprechen hervor. Wir leben in den neuen Bund, wo Christus für uns alles vollbracht hat. Und wir sprechen hervor das, was er sagt. Halleluja. Halleluja. Es ist so wunderbar. Ich habe so, die Liebe, die hat es so an sich bei mir. Und ich lese im Wort Gottes Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist die größte. Wir haben Glaube für Berge versetzen. Wir haben Hoffnung und leben in der freudigen Erwartung. Das, was wir gebetet haben, wird sich erfüllen und das tut es auch. Aber die Liebe, der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Und Liebe ist eine Entscheidung. Und Liebe ist eine Kraft. Manchmal ist das so, dass ich vielleicht mit jemandem, es zwickt etwas, den könnte ich ins Ohrläppchen beißen. Aber ich kann mich sofort in dem Moment entscheiden, nein, ich lasse diese Gedanken nicht zu, stopp, ich nehme Autorität über diese Gedanken, die gehören mir nicht. Ich habe den Sinn Christi im Geist. Und ich denke und ich sehe meine Schwester oder meinen Bruder genauso wie Gott ihn sieht, mit Augen der Liebe. Er hat ihn genauso gerufen wie mich, komm zu meinem Vaterherzen, komm. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen für diesen, den ich vielleicht noch ins Ohrläppchen zwicken möchte. Er ist für ihn gegangen und ich darf umkehren und sagen, nein, ich entscheide mich für die Liebe. Das ist eine kostbare Person, erlöst, neu gemacht in Christus. Ich schaue nicht mehr bewusst auf das Sichtbare, weil ich herausgenommen bin aus diesem Machtbereich. Ich bin herausgenommen aus dem sichtbaren Bereich, aus dem Bereich der Sinnen. Früher, als die adamitische Natur noch in mir Herrschaft hatte, war ich ja von meinen Sinnen geleitet. Was sehe ich, was höre ich, was fühle ich? Und all diese Sachen. Aber jetzt habe ich das Vorrecht, im Geist zu leben, zu sehen, wie Gott ihn sieht und hervorzusprechen und zu segnen und zu lieben und den ersten Schritt zu tun und nicht immer Recht haben zu wollen, sondern der Liebe einfach den Weg zu frei. Also, den hilf mir grammatikalisch. Die Vorfahrt zu geben, genau, weil die Liebe ist die größte. Sie ist die größte. Es ist nichts größer als die Liebe. Und ich glaube, wir ganz oft, sage ich so, und ich möchte auch ehrlich zu mir sein, ich lese über die Liebe, ich weiß in meinem Verstand über die Liebe. Aber ich sage, Herr, ich möchte noch mehr schmecken und deine Gegenwart erfahren, diese Liebe, diese zu erfahren, nicht nur zu sagen, ja, die Liebe ist ausgegossen in meinem Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, das ist die Wahrheit. Aber dass diese Liebe wirklich Ausdruck gewinnt, dass diese Liebe Ausdruck gewinnt, Überleg mal an die Geschichte mit dem verlorenen Sohn, als der Sohn, der die Erbschaft von seinem Vater verlangt hat. Und er ging und tat, was er tat. Alles Mögliche. Und der Vater hielt immer Ausschau. Immer Ausschau. Er wusste im Herzen, mein Sohn kommt. Und der Sohn hat dann erkannt, es ist, wie es ist. Es ist miserabel mit mir. Ich muss zu meinem Vater und ich werde um Vergebung bitten. Vielleicht sagt er ja und ich kann als Diener in seinem Hause sein. Aber der Vater, der König aller Könige, hielt Ausschau. Und der Sohn kam, er roch, er war nicht vielleicht sehr angenehm in die Arme zu nehmen, aber der Vater wartete auf ihn mit ausgebreiteten Armen, umarmte ihn und küsste ihn. Und küsste ihn. Und küsste ihn. Und hat kein anderes Wort gesagt, sondern er gab ihm den Ring, er gab ihm den Umhang und er feierte. Er feierte. Und ich glaube, ich habe so ganz stark den Eindruck, dass jemand unter uns ist, der mit Gedanken so geplagt ist, oh, ich habe das gemacht oder ich habe jenes gesagt oder ich habe dieses getan, ah, ob ich würdig bin. Ja, du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig gemacht. Du bist würdig gemacht. Er hat sein Blut für dich vergossen. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen, um dich an sein Herz zu ziehen, um mit dir eine Liebesgemeinschaft zu haben. Und er ist jetzt in dir. Du bist sein Zuhause. Du bist sein Zuhause. Gott lebt in dir. Oh, oh, Halleluja, was ist das für eine gewaltige Sache. Gott, der Allmächtige, lebt in uns. Nicht mehr leben wir, sondern er lebt in uns. Und deswegen sagt auch Paulus hier, oh, Halleluja. Darum beurteilen wir nicht von jetzt an niemanden mehr nach Art der Welt. Niemanden. Früher haben wir auch Christus nach Art der Welt angesehen. Aber jetzt sehen wir ihn nicht mehr so. Wenn ein Mensch in der Gemeinschaft mit Christus gekommen ist, er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist etwas ganz Neues entstanden. Das alles aber ist das Werk Gottes, der uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnt und uns diesen Dienst der Versöhnung übertragen hat. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Ich habe eine, also ich möchte jetzt nicht ein Gesetz daraus machen, aber ich mache das so. Morgens, noch bevor ich aus meinem Bett aussteige, dann sage ich, guten Morgen, Heiliger Geist. Guten Morgen, Jesus. Guten Morgen, Vater. Oh, Halleluja, du hast diesen Tag geschaffen. Deine Güte, deine Gnade sind heute neu. Oh, Halleluja, nicht mehr lebe ich, sondern du lebst in mir. Und du möchtest dich durch mein Leben verherrlichen. Durch das, was ich spreche, durch das, wie ich sehe und was ich sehe, was ich anrühre, berührst du. Wo ich hingehe, ist eingenommenes Land. Und vor allem, deine Liebe breitet sich aus. Und deine Liebe ist geduldig. Und deine Liebe ist sanft. Und deine Liebe ist barmherzig. Und ich habe mal geschaut, was bedeutet Barmherzigkeit? Liebevoll mit dem Fehler anderen umzugehen. Die Barmherzigkeit sagt nicht, dunum badanta dun, sondern sagt, ich liebe dich. Könnten wir mal versuchen, das anders, auf einem anderen Weg zu machen? Und ich glaube, und der Tag wird wunderbar. Und manchmal bin ich in Eile und vergesse das und der Tag wird, und dann kehre ich sofort um und sage, oh Herr, vergib mir. Ich musste dies, ich musste das, aber nein, ich musste nicht. Ich kann mich immer wieder entscheiden. Ich gebe dem Herrn den ersten Platz. Den ersten Platz. Und Gott sagt, Wir leben nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort, was aus seinem Munde kommt. Nimm das Wort, was er zu dir sagt. Du bist das, was er sagt, dass du bist. Und du kannst das, was er sagt, dass du kannst. Nimm das für dich und sprich es über dich aus. Sprich nicht das Sichtbare. Ich weiß, es ist manchmal eine Diskrepanz zwischen dem Sichtbaren und das in Manifest Kommenden. Das Wort sagt, du bist geheilt, die Symptome sagen das und das. Aber du sprichst die Wahrheit, die ultimative Wahrheit. Und es wird sichtbar. Es geht gar nicht anders. Du bist der Liebling des Vaters. Du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Du bist unter der Gunst des Vaters. Seine Gunst ist jeden Tag neu für dich. Erwarte das. Erwarte. Das Wort Hoffnung in der Bibel ist gleichgestellt mit einer positiven Erwartung der Erfüllung dieses Wortes. Das erfüllt sich. Und wenn ein Kind, wenn der Papa gesagt hat, Liebling, ich werde mit dir heute Nachmittag, was weiß ich, was unternehmen, dann ist das Kind in der freudigen Erwartung, Papa hat gesagt und heute am Nachmittag werden wir dorthin gehen. Und so dürfen wir als Kinder unseres himmlischen Papas leben. Papa, du hast gesagt, ich glaube dir, ich glaube dir. Wen soll ich glauben? Menschen, du bist Gott und du lügst nicht und du lebst in mir. Und du hast schon den Fundament gelegt. Ich bin eine neue Schöpfung. Christus hat alles für mich vollbracht. Ich glaube dir jedes Wort bedingungslos, weil du mich bedingungslos liebst. Bedingungslos. Christus hat sein Blut vergossen für uns. Er ist in die Hölle gegangen für uns, stellvertretend. Und er ist aufgefahren zum Himmel und wir mit ihm. Halleluja. Und was für ein gewaltiges Vorrecht, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind, sondern hochversetzt, hochversetzt an himmlischen Orten. Da ist unser Zuhause. Und im Kolosserbrief steht geschrieben, trachtet nach dem, was droben ist, was ehrbar ist, was lobenswert. Probiert das aus. Einfach konsequent, wie eine Bulldogge, wenn irgendeine Situation ist. Der Vater hat es gesagt und du nimmst das wie ein Knochen und lässt das nicht los, wie die Bulldoggen machen. Die lassen es nicht los und es wird geschehen. Gott liebt uns so sehr. Halleluja. Amen. Als Janine, also letzten Sonntag, wieder mal eine ihrer Geschichten erzählt hat, die da so in ihrem Alltag da so passieren, und sie dann nur meinte, naja, dann habe ich einfach mal diesen Frieden da so freigesetzt. Das ist mir so hängen geblieben. So hoffe ich immer wieder, dass uns was hängen bleibt von dem, was wir von hier vorne auch sprechen. Und manchmal sind das nur kleine Nuggets, aber die kann man gut gebrauchen über so eine ganz lange Strecke. Und ich möchte heute mal so ein bisschen lehrtechnisch in das gehen, warum das eigentlich auch so simpel ist. Das, was Janine gemacht hat, auch das, was natürlich Olivera gesagt hat. Und etwas noch vorwegnehmen, weil wir die ganze Zeit über diese Gemeinschaft gesprochen haben. Wisst ihr, Olivera sagt, vielleicht ist jemand hier, der fühlt sich gar nicht so würdig, weil er vielleicht irgendwas falsch gemacht hat oder irgendwie ja nicht so auf Sendung war, sage ich jetzt mal so. Und dann ist es immer nicht so ganz einfach, wieder in die Gegenwart unseres geliebten Vaters zu kommen. Das liegt nicht am Vater, das liegt an uns, weil wir uns nicht würdig fühlen. Weil wir uns schuldig, schmutzig, was auch immer, wir fühlen uns einfach irgendwie nicht so, als wenn das jetzt so das Richtige ist, dahin zu gehen. Und vielleicht hat der eine oder andere sogar Angst dabei, weil er denkt, jetzt kriegt er gleich irgendwie eine Gardinenpredigt, Strafe, sonst was. Denn der Teufel hat es natürlich schon auch geschafft, im Laufe der Zeit uns hier irdisch sozusagen Dinge zu zeigen, sage ich jetzt mal, die hier irdisch auch ablaufen, die aber himmlisch so überhaupt nicht ablaufen. Ja, und dann denkt man so, naja, also wenn ich jetzt so komme, dann gibt es gleich, ne, eine auf die Mütze beim Papa. So haben sich Adam und Eva auch gefühlt, deswegen haben sie sich ja versteckt, weil sie sich so geschämt haben. Aber der Vater, der ist wie der aus der Geschichte mit dem verlorenen Sohn, der breitet immer seine Arme aus, weil er uns begegnen möchte. Und zwar nicht nur, weil er einfach auch nicht anders kann, stimmt nämlich auch, er kann nicht anders. Aber er weiß um etwas, und das hat mit dieser Liebe zu tun, dass wir diese Substanz brauchen, die nur er liefern kann. Und weil er das ist und das ja auch hat, steht er eben immer mit ausgebreiteten Armen da und möchte, dass selbst wenn wir uns nicht so gut fühlen, uns trotzdem auf den Weg machen zu ihm hin. Denn dort ist der Ort, an dem das befriedet wird oder aufgefüllt wird oder verändert wird oder auf jeden Fall, oder manches wird auch vernichtet dadurch, aber keine Sorge. Also wenn ihr zu ihm kommt, findet die Vernichtung anders statt, als wie wir sie uns hier irdisch so. Irdisch geht das so, da kommst du zu irgendeinem bösen Vater, rums, bums, haut er dir eins auf die Mütze, du fühlst dich überhaupt gar nicht mehr toll, aber etwas ist kaputt gegangen. Ja, so. Nur das so agiert Gott ja nicht. Sondern wenn er etwas wegnimmt oder etwas wegbrennt, dann tauscht er das gegen eine ganz andere Substanz aus. Und mit der Substanz bist du dann auch in der Lage, erstens anderen zu dienen und auch immer wieder in seine Gegenwart zu kommen, weil du etwas geschmeckt hast, von dem du weißt, dass du das brauchst. Ja, das ist so ein bisschen so, wie andere Leute Drogen nehmen. So ist das sowas, du willst das wieder haben, dieses Besondere sozusagen. Und so sehr geliebt zu werden. Und wir stehen ja hier und wir nennen uns ja Glory Life. Und das würde ja übersetzt einfach Herrlichkeitsleben bedeuten, weil Glory für die Herrlichkeit steht. Und vielleicht hat sich ja jemand von euch schon mal darüber Gedanken gemacht, was dieses Wort, ganz schlicht und ergreifend, nur erstmal das Wort Herrlichkeit denn überhaupt bedeuten soll. Was ist denn das überhaupt? Versteht ihr? Ich meine, das machen wir hier, die Glory, und dann singen wir das und dann ist ja toll und so. Das Wort Gottes gibt uns auch ein bisschen Aufschluss. Ich lese mal ein paar Bibelstellen vor, nur damit man sie mal gehört hat. Also im Kolosser zum Beispiel steht 1,27, ihnen, und gemeint sind die Heiligen, wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In Johannes 11,40 steht, Jesus spricht zu Maria, Lazarus ist schon tot und sie ist völlig fertig, weil ja Lazarus tot ist und Jesus ja zu spät gekommen ist. Gott kommt aber nie zu spät. Nun denn, Jesus spricht, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ah ja. Johannes 2,11. Jetzt sind wir in Kana und es ist Hochzeit. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten ihm. Johannes 17, 22 und 23, das hat jetzt mit dir zu tun. Und ich habe die Herrlichkeit, Jesus spricht hier wieder, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Vater, ihnen gegeben. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Letzte Bibelstelle, 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. So, das waren jetzt ein paar Bibelstellen, wo das Wort Herrlichkeit drin vorkommt und wo man eine Vorstellung davon bekommen könnte, was das denn dann überhaupt ist. Man kann ja sagen, zum Beispiel, wenn man, sagen wir mal, ihr macht einen schönen Urlaub und es ist dort eine wirklich wunderschöne Landschaft. Man schaut so raus oder man steht oben auf so einem Berg und dann sagen wir oft, oh, das ist herrlich. Versteht ihr, da benutzen wir das Wort auch ganz. Oder, oh, das war so herrlich. Also, um einfach zum Ausdruck zu bringen, dass etwas wirklich schön, angenehm, wonnig, wohlig, friedvoll, also diese ganzen Superlativgeschichten sozusagen versuchen wir in ein Wort zu fassen und sagen dann, es war herrlich. Also Essen kann auch herrlich sein, ja, wenn es so was ganz Besonderes ist. Landschaften können herrlich sein, Gemeinschaften können herrlich sein, selbst Musik kann herrlich sein, ja, also so vollkommen irgendwie. Und da spürt man ein bisschen von dem, worum geht es jetzt hier eigentlich. Und dann denkst du, naja, dieselbe Herrlichkeit, die du Christus gegeben hast, hast du mir gegeben. Dann schaust du in den Spiegel zu Hause und dann denkst du, also von dieser Herrlichkeit ist aber auch irgendwie überhaupt nichts zu sehen. Ne? Also die Haare sind nicht gekämmt. Da sind noch 3 Pickel, die stören mich. Überhaupt stört mich sowieso alles, was ich da angucke. Was bitte ist jetzt da herrlich? Aber nehmt mal die andere Bibelstelle. Jesus ist also auf dieser Hochzeit zu Kana, den kennt da noch kein Mensch, ja, das möchte man dazu sagen, außer seine Jünger und seine Mutter, die nämlich auch zufällig da ist. Da, gut, kann ja sein, dass sie ihn vielleicht doch irgendwie kennen als den Sohn von, genau, so, ne? So wie man so Leute so kennen könnte. Ist ja schließlich auch eingeladen worden, also schon ein paar Leute werden ihn schon irgendwie kennen als, naja, der kommt da halt aus Nazareth und der ist auch Zimmermann. Genau. Und der ließ da aber seine Herrlichkeit offenbar werden. Da, der strahlte ja nicht plötzlich oder hat sich was Neues angezogen oder, versteht ihr? Sondern der hat da ja ein Wunder getan. Und dadurch wurde etwas sichtbar. Er hat öfter Wunder getan. Dadurch wurde etwas sichtbar. Und für die Menschen hatte das nicht mit dem Aussehen der Person zu tun. Wie sah der aus? Ja, war der jetzt gut gekleidet? War der sauber? War der? Das ist nämlich, und das musst du auf dich übertragen, weil du guckst ja manchmal in den Spiegel und denkst, ja, also mit mir, keine Ahnung, kann man da überhaupt was mit anfangen, so ungefähr. Wo ist denn diese Herrlichkeit? Wo ist sie denn? Wenn Jesus das Wunder nicht getan hätte, wäre seine Herrlichkeit an dem Ort bei dieser Hochzeit ja auch nicht sichtbar gewesen, oder? Da wäre er als ganz normaler Mensch am Tisch gesessen, hätte gegessen und getrunken und der Wein wäre alle gewesen und alle wären traurig und tralala. Er wäre einer von vielen gewesen. Aber als er das Wunder tat, veränderte sich alles. Zumindest mal für den Club da. Und damit natürlich war etwas passiert, was so wow war, weil das kann man ja eigentlich nicht, wie kann man aus Wasser Wein machen, dass jeder dachte, okay, mit dem ist irgendwas Besonderes. Ja, der trägt was. Und in der ersten Bibelstelle, die ich euch genannt habe, die kam aus dem Kolosser, Ihnen, nämlich den Heiligen, also sprich dir, wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit, also das ist ja die Steigerungsstufe von allem, ne? Der Reichtum, also ich meine, Herrlichkeit ist ja schon toll, aber der Reichtum der Herrlichkeit muss ja die absolute Totalsuperlative sein von Herrlichkeit, ja? Also das Vollmaß, wenn du so willst. Nämlich, also dieser Reichtum ist ja Christus in euch. Du selber bist zwar von Gott gemacht und du bist auch gut gemacht von Gott, auf gar keine Frage. Und du bist auch einmalig. Und das solltest du auch nicht vergessen, wenn du in den Spiegel guckst, dass es dich auch tatsächlich nur einmal gibt. Und dass sich der Schöpfer wohl sehr wohl was dabei gedacht hat, ja? Dass du nur einmal da bist und nur einmal so aussiehst, wie du aussiehst. Aber eine entscheidende Zutat ist ja Christus in uns. Er ist die Hoffnung auf diese Herrlichkeit, von der wir hier die ganze Zeit reden. Also zumindest ich. Ihr sitzt ja da und hört nur zu. Aber versteht ihr? Christus in dir und nur er in dir ist überhaupt die Hoffnung, dass Herrlichkeit durch dich überhaupt sichtbar wird. Du selber bist von ihm schön gemacht und gut gemacht, alles hübsch, ja, alles gut. Aber das, was mit dieser Herrlichkeit zu tun hat, das hat alles nur mit Christus zu tun, der in dir ist. Und Christus selber, also Jesus, der über diesen Planeten gegangen ist und Wunder getan hat, der musste ja auch etwas tun. Diese Herrlichkeit war ja nicht, dass er einfach rumging und automatisch, also so als wenn du mit so einem Banner immer rumrennst und da steht alles drauf, was du kannst und was du bist und was du hast und so. Und hurra, dann sieht ja jeder, na, hier kommt der König und tschack, ich bin hier der Größte. So ist er ja nicht rumgelaufen. Erstens rennt man so auch nicht rum, selbst als König rennt man so nicht rum, sondern da weiß jemand, das ist ein König und dann, na, hat man schon eine Ahnung. Aber Christus musste was tun. Der musste zum Kranken sprechen. Richtig? Sonst wäre die Herrlichkeit auch nicht sichtbar geworden. Genauso wie er das mit dem Wasser und dem Wein machen musste. Aber dieser Christus, der ist in dir. Und nur dieser Christus in dir, wenn der da rauskommt, dann geschehen auch die Wunder. Dazu musst du aber ein Schritt sozusagen, ich will nicht sagen zurück, aber irgendwie, man muss manchmal so hinter sich treten, weil wir sind es nicht, die die ganzen Wunder wirken. Doch sind wir diejenigen, die den Mund aufmachen. Doch sind wir diejenigen, die glauben. Versteht ihr? Doch sind wir diejenigen, die diesem Wort Christus in mir Glauben schenken müssen. Und je tiefer wir das in uns, ich sag mal, verwirklichen oder realisieren, dass das ja eine Tatsache ist, das sagt der Kolosser ja hier, das wollte Gott den Heiligen bekannt machen, dass es da ein Reichtum an Herrlichkeit gibt, nämlich Christus in uns. Das ist die Hoffnung, dass Herrlichkeit auch durch dich sichtbar wird und dass dieses Glory-Life-Leben sichtbar wird. Und wir denken manchmal, da muss erstmal so eine, also irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwas über uns donnern oder noch 3 Tabletten oder was weiß ich, irgendwie was rein oder wenn du Christus aufgenommen hast in deinem Leben, dann ist Christus in dir. Ischel weiß das ganz genau. Das ist doch nicht noch so lange her. Bei ihr ist das ja noch nicht so lange her, das erinnert man noch viel, viel besser. Aber du hast da nicht irgendwen aufgenommen, du hast da Christus in dir aufgenommen. Den, der Träger dieser Herrlichkeit ist. Und um jetzt den Bogen zu kriegen zu Janine und dem, was ich ja am Anfang sagte. Janine hat da etwas freigesetzt, wegen diesem Unfrieden, der da herrschte. Ne? Ja. Hat sie Frieden freigesetzt. Das ist nicht die Substanz, die sie in ihrem Körper standardmäßig, ich rede jetzt von nicht von dem Erneuerten, sondern diesem Körper-Dingsbums da, nur Körper, das tragen wir nicht standardmäßig mit uns rum. Und das wissen wir auch, weil wir nämlich Menschen kennen und damit wissen wir, die ticken alle sehr unterschiedlich und wenn die nicht in Christus sind, dann ticken die noch unterschiedlicher. Wir tragen das nur deshalb in uns, Frieden zum Beispiel, weil Christus in uns ist. Christus ist der Friedefürst. Ja? Und wenn Christus in uns ist, dann ist Gott mit seinem, was er alles ist, ich bin, der ich bin, mit seinem Geist und mit dem, wie er sozusagen denkt und die Dinge sieht, auch in uns. Gott selber ja natürlich nicht direkt, sondern durch den Geist Gottes ist das in uns. Und damit gelten dann alle die Dinge, von denen Gott gesagt hat, dass er das ist. Zum Beispiel ist er ja Elohim, der Schöpfer. Der Schöpfer lebt in mir. Und damit kann ich Dinge schöpfen, neu kreieren, neu machen. Etwas umwandeln. Das kann ja ein Schöpfer. Da sind wir uns doch wohl einig. Ja? Selbst du mit deinen Händen kannst schon hier im Irdischen so ein paar Sachen machen. Aber der Schöpfer kann Dinge, die gar nicht da sind oder Dinge, die kaputt gegangen sind oder so, kann der komplett reparieren. Aber es ist der Christus in uns oder diese Schöpferkraft in uns, die das möglich macht. Das ist Elohim. Und es gibt auch Yahweh Jireh, so hat Gott sich auch vorgestellt. Der Versorger. Ich bin versorgt, deswegen sagen wir das oft auch. Wir sind versorgt. Weil etwas in uns, und ich bleibe immer noch bei dem, was du am Anfang, klar, letzte Woche gesagt hast, ne? Dass man das, das ist ja eine Atmosphäre auch, die wir freisetzen. Frieden, merken wir sofort, ne? Das ist eine Atmosphäre. Geht sowas in den Raum und sofort beruhigen sich Dinge. Freude, es funktioniert auch so. Ja, das ist ein bisschen andersrum, ein bisschen lebendiger das Ganze dann. Ne? Aber es ist auch eine Atmosphäre und die ist auch in ihm. Ja? Er ist auch Heiland, er ist unsere feste Burg. Shalom, ja, das ist ein sehr, sehr umfassendes Wort. Yahweh Shalom. Yahweh Rui, also der Hirte. Und El Rui, Gott, der mich sieht. Alles das ist bei dir drin und du kannst das freisetzen. Darum geht es mir, weil das war für mich so schön zu wissen, das ist was, das trage ich mit mir und ich lasse das einfach raus. Ich lasse diese Liebe einfach frei, weil er zum Beispiel auch die Liebe ist. Ich lasse die einfach frei. Das ist ja eine Entscheidung, die wir treffen. Ne? Frieden freizulassen ist auch eine Entscheidung und Janine hat diese Entscheidung getroffen. Freude freizusetzen, darüber hatte, glaube ich, Pastor Georg, ob das beim letzten Mal war oder vorletzten, weiß ich nicht mehr, aber er hat darüber gesprochen, dass er auch mal auf so einer Party war, da so eine Feier und die waren, ach so, seine Familie, die waren da nicht so gut drauf. Also die waren schon, das war schon gar nicht schlecht so irgendwie, aber so ein bisschen, naja, also da fehlte was. Bisschen trocken, ne? Bisschen dröch, würde man sagen, ne? So, und davon haben die sich nicht beeindrucken lassen. Darum geht es hier immer die ganze Zeit bei Gott, dass wir uns von den Dingen, die da sind, nicht beeindrucken lassen. Wir lassen uns nicht von Krankheit beeindrucken. Aber wir brauchen uns auch von anderen Atmosphären nicht beeindrucken zu lassen. Auch nicht von einer Atmosphäre, die irgendwie in unserer Familie scheinbar zu herrschen scheint. oder herrscht. Du bist auch der, also dieser Herr der Heerscharen, also Zebaoth, der ist auch in dir, ja. Der kommt dann schon mit so einem mächtigeren Heer und macht ein bisschen Tabula Rasa. Du bist nur der, der das freisetzt. Du bist der, der das rauslässt. Du bist der, der sich da ganz entspannt hinsetzen kann und sagen kann, so wie Janine das gemacht hat, ich lasse jetzt diesen Frieden jetzt frei. Ich brauche hier Frieden. Frieden, das ist jetzt das Wichtigste, was hier jetzt in den Raum muss. Also sonst bin ich ja völlig fertig hier. Erstmal muss ich hier runterfahren, die ganze Situation muss runterfahren. Und das kann ich nicht, da brauche ich übernatürliche Substanz für und die ziehe ich mir gar nicht richtig, weil eigentlich muss die gar nicht gezogen werden, die ist da. Sie ist da. Sie ist wirklich da. Und du kannst einfach so rauslassen. Kannst mal ausprobieren zu Hause, kannst mal ausprobieren auf der Arbeit, kannst mal testen. Ich hatte ja das Mal davor, vor 14 Tagen, da haben wir auch noch mal ganz viel über das Sprachengebet gesprochen, dass wir das auch so herrlich nutzen können, weil wir unseren Verstand gar nicht dazwischen schalten müssen. Einfach, wir machen den Mund auf und der Geist Gottes in uns fängt an zu sprechen. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich hier auch jetzt sage. Ja, du machst den Mund auf und lässt eine Atmosphäre frei. Natürlich musst du dir schon der Atmosphäre irgendwie bewusst, du musst schon wissen, was du hast, deswegen rede ich ja darüber. Aber versteht ihr, dann fange ich einfach an, in Sprachen zu beten oder zu sprechen. Mein Verstand weiß sowieso nicht, worum es geht, muss er auch gar nicht, weil der Geist in mir weiß ja schon, was verändert werden muss oder was gebetet werden muss oder was, ich hatte ja auch gesagt, es gibt so viele Dinge, die sehen wir so den ganzen Tag, während wir hier so durch die Gegend fahren und arbeiten und so. Und da beten wir auch vielleicht nicht ohne Unterlass, aber wir haben sie gesehen mit unseren Augen und der Geist hat sie auch gesehen. Und er betet sie einfach aus. Bist du nicht direkt beteiligt, du bist beteiligt, aber du bist nicht mit deinem Verstand beteiligt. Und doch veränderst du die Situation. Das ist genial. Genauso wie die Herrlichkeit total genial ist. Und du bist Träger dieser Herrlichkeit. Du bist Träger. Was für eine Hoffnung oder was für eine Hoffnung ist ja eine sichere Erwartung. Was für ein Fund, was für ein Reichtum, was für ein Wow, wenn du es nur mal so ausdrücken wolltest, ja. Wir alle aber, 2. Korinther 3, 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Mose musste sein Angesicht verhüllen, weil man tatsächlich die Herrlichkeit so sehr auf seinem Gesicht sehen konnte, dass die ihn nicht angucken konnten. Deswegen musste er immer da so ein Tuch drüber decken. Aber wir können die Herrlichkeit, das konnte Mose noch nicht, wir können diese Herrlichkeit Gottes anschauen und es ist nicht, wem hier ich vergehe, auch wenn manche Begegnungen mit dem Herrn schon ziemlich heftig sein können. Aber wir können das betrachten. Alles, was an Herrlichkeit im Himmel zur Verfügung gestellt wurde, alles, was da ist, alles, was ihn ausmacht, alles, was er ist, alles, was er hat, alles, alles, alles und alles das gehört dir, mein Kind, sagt er. Das ist schön, oder? Das ist gewaltig. Das ist ganz gewaltig. Und wir brauchen nur uns der Dinge bewusst werden und sie auf unsere Lippen zu bringen und damit eine Atmosphäre zu ändern, eine Situation zu verändern, was auch immer es ist. Ob es ein Berg ist, der sich hinwegheben soll, ob eine Situation in der Familie schwierig ist, ob auf der Arbeit irgendwas nicht stimmt, ob Finanzen nicht ausreichen, was auch immer. Er ist dein Versorger. Und vielleicht muss man sich das anders vorstellen, atmosphärisch. Aber wisst ihr, es gibt doch so Leute, die sagen von sich, also ich glaube, das Unglück verfolgt mich. Kennt ihr so Leute? So, eigentlich ist das ein blöder Spruch, weil die sprechen, was sie nicht sehen wollen, aber egal. Aber es ist tatsächlich in deren Leben so irgendwie, die machen einen Schritt nach draußen und schon ist die Welt nicht in Ordnung. Und dann gibt es Leute, die haben so goldene Hände. Die können irgendwas anfassen. Also ich rede jetzt nicht von, ich fasse jetzt den Tisch an, sondern die egal was die beginnen in ihrem Leben, dass die Kiste läuft. Und so musst du dir dieses Versorgungsding vorstellen, wenn du das freisetzt. So wie Oliveira gesagt hat, wo meine Füße hintreten, ist eingenommenes Land für den Herrn. Was meine Hände berühren, setzt Segen frei. Versteht ihr? Dieses, dass da etwas sich bewegt. Weil da, wo Jesus war, gab es nie Mangel. Nie. Egal ob. Und wenn der nur 2 Brote und 5 Fische in der Hand hatte, für 5000 Leute. Das gab es ja bei ihm. Das war ja unmöglich sozusagen, dass das nicht gereicht. Und es hätten ja auch noch weniger sein können. Das wäre für Gott ja völlig egal. Das hat ja mit der Menge da nichts zu tun. Versteht ihr? Weil er es berührte. 5000 Leute und Kinder und nicht mitgezählt. Ja? Was du berührst. Denk nicht andersrum. Ja, ich fasse das an und das bringt sowieso nichts. Das habe ich schon 100-mal gemacht und das bringt ja auch gar nichts. Nee, wenn du die Kraft Gottes da nicht draufpackst, bringt das auch nichts. Ja? Aber andersrum, wenn du weißt, was du da in dir trägst für einen Pfund, sieht das schon ganz anders aus. Oh ja. Oh ja, Welt, ich sag dir, zieh dich warm an, weil wenn die Söhne das erkennen, was ihnen da alles zur Verfügung gestellt wurde, dann wird sich ratzfatz alles Mögliche ändern. Versteht ihr? Weil darum geht's ja. Darum geht's Gott, wenn er dir so viel in die Hand gibt, ja, dann geht's ihm ja nicht darum, dass seine Herrlichkeit jetzt einfach mal sichtbar wird, so nach dem Motto, ja, die ganzen Bilder sind sowieso nicht schön, jetzt hängen wir mal neue auf. Nee, er will, dass diese Schöpfung, die so sehr unter dieser ganzen todbringenden Geschichte stöhnt und ächzt, dass sie in dieses herrliche Leben, was ursprünglich ja geplant war bei Adam und Eva, wieder hinein zurückversetzt wird. Da will er ja hin. Und dazu kann er dir nicht immer nur so kleine Nuggets da irgendwie zur Verfügung stellen. Da kriegst du ja vielleicht ein kleines Stück, kriegst du da vielleicht damit sortiert. Aber du kriegst die ganze Fülle und die darfst du benutzen. Halleluja. Bist du froh? Schön. Danke, Herr. Wir sind froh. Amen. Wir sind froh, Herr. Danke, danke, danke für das, was du uns zur Verfügung gestellt hast. Und danke, dass wir nicht vergessen, was wir haben. Erinnere uns, Heiliger Geist. Erinnere uns, Heiliger Geist, über die Möglichkeiten, die du uns wirklich an die Hand gegeben hast. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen.